Protokolle 9.4. Tatsächlich gibt es für uns keine Hindernisse mehr. Unsere oberste Regierung befindet sich in einem außergesetzlichen Zustande, den man füglich mit dem mächtigen und energischen Worte Diktatur bezeichnen kann. Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass wir gegenwärtig bereits die Gesetzgeber sind. Wir sprechen Recht, wir fällen Todesurteile und begnadigen, wir setzen wie Heerführer hoch zu Ross. Protokolle 9.5. Wir werden mit fester Hand regieren, denn in unseren Händen befinden sich die Trümmer einer einst mächtigen Partei, die uns heute unterworfen ist. Wir besitzen unbegrenzten Ehrgeiz, brennende Habgier, unerbittliche Rachsucht und tiefsten Hass. Von uns geht ein alles verschlingender Terror aus. In unseren Diensten stehen Männer aller Anschauungen und Lehren. Protokolle 9.6. Männer, welche die Monarchie wieder einführen wollen, Demagogen, Sozialisten, Kommunisten und jede Art von Utopisten, wir haben sie alle für uns eingespannt. Jeder von ihnen unterwühlt von seiner Stelle aus die letzten Trümmer der früheren Macht und sucht die bestehende Rechtsordnung umzustoßen. Alle Staaten leiden durch solche Umtriebe, sie rufen nach Ruhe, sie sind bereit für den Frieden alles zu opfern. Wir aber werden ihnen den Frieden so lange nicht schenken, bis sie unsere Oberherrschaft nicht offen und ergeben anerkannt haben werden. Protokolle 9.7. Das Volk wird stöhnen und die Lösung der sozialen Frage im Wege einer internationalen Vereinbarung verlangen. Die Zersplitterung in Parteien hat diese unseren Händen ausgeliefert, denn um Parteikämpfe zu unterstützen bedarf es Geld und dieses ist nur in unserem Besitz. Protokolle 9.8. An sich könnten wir befürchten, dass sich die Regierenden mit der blinden Macht des Volkes verbünden, aber wir haben alle notwendigen Maßnahmen gegen eine solche Möglichkeit getroffen. Zwischen diesen zwei Kräften haben wir eine Mauer aufgerichtet, und zwar in Gestalt des Terrors, den beide wechselseitig ausüben.